RIAS Berlin bringt Die Möwe von Anton Tschechow. Was wollen Sie, Semjon Semjonowitsch? Sehen Sie mich nicht so an. Ich begreife Sie nicht. Warum gehen Sie immer in Schwarz? Wie lange habe ich Sie nicht mehr lachen sehen? Ich traue um mein verlorenes Dasein. Ich bin nicht glücklich. Warum? Warum nur? Sie sind gesund. Ihr Vater ist nicht reich, aber auch nicht unbemittelt. Glauben Sie mir, ich hätte mehr Grund zur Klage als Sie. Als Lehrer bekomme ich alles in allem 23 Rubel im Monat. Davon geht noch einiges für die Altersversorgung ab. Es geht nicht um Geld. Auch ein Bettler kann glücklich sein. In der Theorie vielleicht, aber in der Praxis? Meine Mutter, ich, zwei Schwestern und ein kleiner Bruder. Da muss man sich drehen und winden. Oh, sehen Sie die Bühne. Sie ist gleich fertig. Schade. Die wunderbare breite Allee. Wie abgeschnitten. Der schönste Ort im Park und nun dieses hässliche Gerüst. Die Vorstellung wird bald beginnen. Gewiss. Die Nina Michailowna wird spielen und das Stück hat Konstantin Gavrilowitsch geschrieben. Die beiden sind ineinander verliebt. Und heute, während sie auf der Bühne seine Worte spricht, werden ihre Seelen sich vereinigen. Aber wir, Mascha, ich liebe sie. Ich gehe jeden Tag 12 Werst zu Fuß, um sie zu sehen. Und es bleibt doch immer dasselbe. Ich bin ihnen gleichgültig. Ich bedeute ihnen nichts. Gewiss, wenn ich darüber nachdenke, ich kann sie verstehen. Ich bin mittellos und habe eine große Familie. Wer heiratet schon einen Menschen wie mich? Unsinn. Ihre Liebe rührt mich. Aber ich kann sie nicht erwidern. Das ist alles. Meine Herrschaften, man wird Sie rufen, wenn es anfängt. Sie dürfen noch nicht hierher kommen. Bitte, gehen Sie. Mascha, seien Sie so gut und bitten Sie Ihren Vater, er möge dafür sorgen, dass der Hund losgekettet wird. Sonst heult er wieder die ganze Nacht und meine Schwester tut kein Auge zu. Sprechen Sie selbst mit meinem Vater, Pjotr Nikolajewitsch. Ich kann es nicht. Bitte ersparen Sie es mir. Kommen Sie, Semjon Semjonowitsch. Gehen wir. Also, wird der Hund wieder die ganze Nacht heulen. Na, meinetwegen. Das war schon früher so, wenn ich meinen Urlaub hier verbrachte. Man reist aufs Land, um sich zu erholen, und dann setzen sie einem so zu, dass man am liebsten gleich wieder fort möchte. Aber was soll ich tun? Ich bin ein alter Mann, verabschiedet. Ob ich will oder nicht, ich muss hier leben. Schön, unser Theater, nicht wahr? Keine Dekoration. Der Blick öffnet sich geradewegs auf den See und den Horizont. Wir werden den Vorhang Punkt 8:30 aufziehen, wenn der Mond aufgeht. Wunderbar. Wo nur Nina Michailowna bleibt. Wenn sie zu spät kommt, geht der ganze Effekt verloren. Sie müsste schon hier sein. Ihr Vater und ihre Stiefmutter bewachen sie bei Tag und Nacht. Sie lebt wie in einem Gefängnis. Sie wird schon kommen. Warum ist meine Schwester bloß immer so schlechter Laune? Warum? Weil sie sich langweilt. Außerdem ist sie eifersüchtig, weil nicht sie spielt, sondern Nina Michailowna. Sie hasst mein Stück, ohne es zu kennen. Was du dir alles einbildest. Ich begreife meine Mutter nicht. Sie ist begabt, gescheit. Sie ist imstande, über einem Buch in Tränen auszubrechen. Sie kann den ganzen Nekrassow auswendig. Und am Krankenbett ist sie wie ein Engel. Aber untersteh dich, in ihrer Gegenwart die Duse zu loben. Nur sie darf man loben. Nur über sie schreiben und sprechen und ihr unübertreffliches Spiel in der Kameliendame bewundern. Außerdem ist sie abergläubisch und geizig obendrein. Sei ruhig, Kostja, bitte. Deine Mutter vergöttert dich und du... Meine Mutter liebt mich nicht. Wieso auch? Ich bin 25 und erinnere sie ständig daran, dass sie nicht mehr jung ist. Sie weiß auch, was ich über das Theater von heute denke. Routine, abgeschmackte Bilder, Phrasen. Und am Ende eine höchst bescheidene Moral zum Hausgebrauch. Und immer zu ein und dasselbe. Ein und dasselbe. Aber ohne Theater geht es doch nicht. Wir brauchen neue Formen. Und wenn es sie nicht gibt, dann lieber gar nichts. Ich liebe meine Mutter. Ich liebe sie sehr. Aber sie führt ein sinnloses Leben. Immer sind lauter Berühmtheiten bei ihr zu Gast. Schriftsteller, Künstler. Und unter all diesen Leuten gelte ich so gut wie nichts. Man duldet mich nur, weil ich ihr Sohn bin. Ich habe die Universität verlassen. Ich besitze keine Talente und kein Geld. Was bin ich denn? Was bin ich? Da wir gerade davon sprechen, Kostja, dieser Schriftsteller, mit dem sie immer zusammen ist, dieser Trigorin. Was ist das für ein Mensch? Man wird nicht klug aus ihm. Er ist so schweigsam. Er ist gescheit, anständig, ein wenig melancholisch, scheint mir. Noch keine 40 Jahre alt, aber schon berühmt. Und übersättigt, ja, übersättigt von Ruhm. Und seine Bücher? Seine Bücher. Wie soll ich es sagen? Sie sind nett, talentiert, nur nach Tolstoi und Zola hat man keine rechte Lust, Trigorin zu lesen. Da ist sie endlich. Nina Michailowna. Nina Michailowna. Bin ich zu spät? Natürlich, ich bin zu spät. Nein, nein, nein. Den ganzen Tag war ich so aufgeregt. Ich hatte solche Angst. Ich fürchtete, Vater würde mich nicht fortlassen. Ich kann nur eine halbe Stunde bleiben, bitte. Halten Sie mich um Gottes Willen nicht zurück. Vater weiß nicht, dass ich hier bin. Wahrhaftig. Es wird Zeit anzufangen. Man muss die anderen rufen. Ich hole sie. Gleich. Sofort. Mein Vater und meine Stiefmutter lassen mich nicht hierher. Sie fürchten, dass ich am Ende auch Schauspielerin werden wolle. Aber ich liebe diesen See. Wie eine Möwe. Mein Herz ist ganz voll von Ihnen, Konstantin. Wir sind allein. Ist dort nicht jemand? Kein Mensch. Kostja. Fahren Sie nicht zu früh fort. Ich flehe Sie an. Ich kann nicht bleiben. Und wenn ich zu Ihnen fahre, Nina? Ich werde die ganze Nacht im Garten stehen und zu Ihrem Fenster hinaufschauen. Unmöglich. Der Wächter würde Sie bemerken. Ich liebe Sie. Still. Wer ist dort? Sind Sie es? Jakob? Ja. Geht an eure Plätze, es wird Zeit. Der Mond geht auf. Ist Spiritus da und Schwefel? Ja, Herr. Sobald die roten Augen sich zeigen, muss es nach Schwefel riechen. Es ist alles vorbereitet. Sind Sie sehr aufgeregt, Nina? Ja, sehr. Nicht Ihrer Mutter wegen. Aber Trigorin. Ich fürchte mich, vor ihm zu spielen. Ein berühmter Schriftsteller. Ist er jung? Ja. Was für wunderschöne Erzählungen er geschrieben hat. Ich weiß nicht. Ich habe keine gelesen. Ihr Stück ist schwer zu spielen. Es gibt keine lebendigen Figuren darin. Keine wirklichen Menschen. Lebendige Figuren. Man soll das Leben nicht so darstellen, wie es ist oder sein müsste, sondern so, wie es sich in unseren Träumen zeigt. Aber in Ihrem Stück ist so wenig Handlung. Nichts als Deklamation. Und meiner Ansicht nach muss ein Schauspiel unbedingt eine Liebesszene enthalten. Da kommen die anderen schon. Gehen wir hinter die Bühne. Im Jahr 1873 in Poltawa, während des Jahrmarktes, da spielte sie ganz erstaunlich. Wunderbar. Ach, das Theater ist abgesogen. Was meinen Sie, Doktor? Ich bin Arzt und verstehe vielleicht nicht genug davon. Meiner Meinung nach fehlt es zwar an großen Begabungen, aber der Durchschnittsschauspieler steht heute wesentlich höher. Geschmacksfrage. De gustibus aut bene aut nihil. Wo steckt eigentlich Trigorin? Dort ist er, da hinter uns. Boris Alexejewitsch! Ich komme! Mein lieber Sohn, wann fängt es denn an? Sofort. Ich bitte, Platz zu nehmen. Kommen Sie, meine Herrschaften. Wenn Sie erlauben. Bitte, Pjotr Nikolajewitsch. Meine Herrschaften, ich bitte um Aufmerksamkeit. O ihr verehrungswürdigen alten Schatten, die ihr zu nächtlicher Zeit über diesem See treibt, schläfert uns ein. Und es möge uns nun im Traum erscheinen, was nach 200.000 Jahren geschehen wird. Nach 200.000 Jahren wird nichts mehr sein. So möge man uns eben dieses Nichts darstellen. Also gut, fangt an. Wir schlafen und träumen. Die Menschen, die Löwen, die Adler und die Wachteln, die stummen Fische, die im Wasser hausen, die Seesterne und alles, was man bisher mit dem Auge nicht zu erblicken vermochte, mit einem Wort, alles Leben ist erloschen, nachdem es seinen trauervollen Kreislauf vollzogen hat. Tausende von Jahrhunderten sind schon vergangen, seit die Erde kein Lebewesen mehr auf sich trägt. Und vergebens steckt dieser arme Mond seine Laterne an. Die Leiber der Lebewesen wurden zu Staub, während ihre aller Seelen zu einer verschmolzen. Die alleinige Weltseele, das bin ich. Ich bin's. In mir ist die Seele Alexanders des Großen sowohl wie auch Cäsars und Shakespeares und Napoleons, aber auch die der Tiere, bis zum letzten Blutegel. Ich erinnere mich an alles, an alles. Und so lebe ich an jedes Leben in mir aufs Neue. Das scheint mir etwas dekadent zu sein. Mama! Ich bin einsam. Alle 100 Jahre einmal öffne ich meine Lippen, um zu sprechen. Und trübe klingt meine Stimme in dieser Leere. Und es ist niemand da, sie zu hören. Gleich einem Gefangenen, der in einen leeren und tiefen Brunnen geworfen ist, weiß ich nicht, wo ich bin und was meine harrt. Nur dies weiß ich, dass ich in dem hartnäckigen und grausamen Kampf mit dem Teufel, dem Ursprung der materiellen Kräfte, siegen werde. Danach werden Materie und Geist zu herrlicher Harmonie verschmelzen und das Reich des Weltwillens wird anheben. Bis zu dieser Zeit aber herrscht Grauen. Nichts als Grauen. Dort nähert sich mein mächtiger Widersacher, der Teufel. Ich sehe seine schrecklichen, purpurnen Augen. Es riecht nach Schwefel. Ist das so vorgesehen? Ja. Das ist aber sehr effektvoll. Mama! Er langweilt sich ohne Menschen. Verzeihung, Doktor, Ihr Hut. Der Doktor hat den Hut vor dem Teufel gezogen, dem Vater der ewigen Materie. Das Stück ist zu Ende. Schluss, Vorhang! Aber was ist denn los? Warum ärgerst du dich? Schluss, Vorhang! Lass den Vorhang fallen! Ich bitte um Entschuldigung. Ich vergaß, dass nur wenige Erlesene das Recht haben, Schriftsteller oder Schauspieler zu sein. Ich habe das Monopol verletzt. Konstantin! Was hat er nur? Ich bitte dich, Irina, so geht das nicht. Was habe ich denn getan? Du hast ihn beleidigt. Aber er hat doch selbst gesagt, dass das Ganze nur ein Scherz sein soll. Und nun stellt es sich heraus, dass er sein Werk für eine Dichtung hält. Er wollte uns wohl belehren, wie man zu schreiben und was man zu spielen habe. Das Ganze war eine Demonstration, eine neue Art, mich zu kränken, nichts weiter. Diese ständigen Ausfälle gegen mich sind unerträglich. Er wollte dir ein Vergnügen bereiten. Das glaube ich nicht, mein Lieber. Ich kenne Kostja. Er ist anmaßend genug, sich einzubilden, dass er eine neue Ära der Kunst heraufführen könne. Ein launischer, eitler Junge. Jupiter, du zürnst. Ich bin nicht Jupiter, ich bin eine Frau. Ich wollte ihn ja nicht kränken. Aber es ärgert mich, dass ein junger Mensch so seine Tage verbringt. Hören Sie? Im Dorf wird gesungen. Drüben, am anderen Ufer. Ja, denken wir nicht mehr daran. Der Abend ist so schön. Ja, ich hätte nicht so mit ihm sprechen dürfen. Der arme Junge. Wo ist er? Kostja? Sorgen Sie sich nicht, Irina Nikolajewna. Sie werden es vergessen, beide. Oh, Nina Michailowna. Die Vorstellung scheint beendet zu sein. Also darf ich wohl erscheinen. Guten Abend. Bravo, bravo. Wir haben Sie sehr bewundert. Wenn man so aussieht und eine so wunderbare Stimme hat, darf man nicht auf dem Land verkümmern. Sie haben die Pflicht, zur Bühne zu gehen. Das ist mein Traum. Doch er wird nie in Erfüllung gehen. Woher wollen Sie das wissen? Erlauben Sie, dass ich bekannt mache? Boris Alexejewitsch Trigorin. Ich freue mich so. Ich lese alle Ihre Bücher. Werden Sie nicht verlegen, Liebste. Er ist ein berühmter Mann, aber er hat eine einfache Seele. Sehen Sie, nun ist er selbst verlegen geworden. Ein seltsames Stück, nicht wahr? Ich habe nichts verstanden. Trotzdem, die Aufführung hat mich interessiert. Sie haben sehr echt gespielt. Und die Dekoration war wunderschön. Überhaupt die Lage des Hauses, der Park, der direkt an den See grenzt. Gibt es in diesem See viele Fische? Ja. Seine erste Frage, wenn er irgendein Gewässer sieht. Boris Alexejewitsch ist leidenschaftlicher Angler. Ja, wirklich, es gibt für mich kein größeres Vergnügen. Ach, ich glaube, das Schönste ist, etwas zu schaffen, ein Kunstwerk, ein Gedicht, eine Erzählung. Wer das einmal erfahren hat, für den gibt es keine andere Freude mehr. Seien Sie still, Nina Michailowna. Wenn man ihm so etwas sagt, möchte er am liebsten in die Erde versinken. Ich kenne ihn. Es ist Zeit für mich zu gehen. Leben Sie wohl. Aber wohin? Wohin so früh? Wir lassen Sie nicht fort. Wenn Sie wüssten, wie schwer es mir fällt, fortzugehen. Aber mein Vater wartet auf mich. Schade, sehr schade. Bleiben Sie, Nina Michailowna. Nur ein Stündchen noch. Unmöglich. Leben Sie wohl. Ein unglückliches Mädchen. Man erzählt, ihr Vater habe das ganze ungeheure Vermögen, das ihre verstorbene Mutter ihm hinterlassen habe, seiner zweiten Frau vermacht. Und das Mädchen besitzt keine Kopeke. Das ist doch empörend. Ihr Vater ist ein Lump. Daran ist nicht zu deuteln. Meine Herrschaften, es wird kalt. Wollen wir hineingehen? Ja, kommen Sie bitte. Kommen Sie, ich lasse einen Tee servieren. Niemand mehr da? Ich bin hier. Ach, Sie sind es, Doktor. Ihr Stück hat mir außergewöhnlich gut gefallen, Konstantin Gavrilowitsch. Das Ende haben wir ja nicht mehr hören können, aber dennoch ist ein starker Eindruck zurückgeblieben. Sie sind sehr begabt. Sie sollten so weitermachen. Sie glauben... Tränen, mein Lieber. Wie nervös Sie sind. Lassen Sie die anderen reden. Sehen Sie, Ihrem Stück liegt eine abstrakte Idee zugrunde. Und das ist gut so, denn ein Kunstwerk muss unbedingt einen großen Gedanken zum Ausdruck bringen. Nur das ist schön, was ernsthaft ist. Sie sagen also, ich solle fortfahren? Ja. Doch gestalten Sie nur das Bedeutende und Ewige. Sie wissen, ich habe ein gutes Leben geführt. Ich bin zufrieden. Ich wünsche mir nichts anderes. Aber wenn es mir jemals beschieden gewesen wäre, Künstler zu sein, so hätte ich meinen Körper, mein alltägliches Leben, die Materie verachtet. Und ich hätte all das weit hinter mir gelassen. Verzeihung. Und noch eines. Einem Kunstwerk muss immer ein klarer, bestimmter Gedanke zugrunde liegen. Sonst... Verzeihung. Wo ist Nina Michailowna? Nach Hause gefahren. Was soll ich bloß tun? Ich muss sie sehen, unbedingt. Ich werde hinreiten. Beruhigen Sie sich ich doch. Ich muss. Konstantin Gavrilowitsch, gehen Sie bitte ins Haus. Ihre Mutter wartet auf Sie. Sie ist sehr beunruhigt. Sagen Sie, ich sei fortgeritten. Aber bitte lassen Sie mich in Ruhe. Versuchen Sie nicht, mich zurückzuhalten. Sie können doch nicht. Bitte bedenken Sie. Leben Sie wohl, Doktor. Ich danke Ihnen. Oh, Jugend. Jugend. Kommen Sie, Mascha, gehen wir ins Haus. Warten Sie. Ja? Ich muss Ihnen etwas sagen. Ich muss mich aussprechen. Mit meinem Vater kann ich nicht reden. Sie wissen, ich liebe ihn nicht. Aber Sie... Aus irgendeinem Grunde fühle ich, dass Sie mir nahestehen. Sie müssen mir helfen. Helfen Sie mir, sonst werde ich eine Dummheit machen und mein Leben verpfuschen. Wobei soll ich Ihnen helfen? Es ist so schwer. Ich liebe Konstantin. Wie nervös Sie alle sind. Wie nervös. Und verliebt. Oh, der verhexte See. Aber was kann ich dabei tun, mein Kind? Was denn? Was? Wie soll ich Ihnen helfen? Hier ist alles verzaubert, verhext. Das Haus, der Park, der See. Gut, dass Sie kommen, Doktor. Ich möchte Sie etwas fragen. Mascha, stellen Sie sich neben mich. Sehen Sie uns an, Doktor. Sie zählt 22 Jahre, ich bin fast doppelt so alt. Wer von uns beiden ist jünger? Sie natürlich, Irina Nikolajewna. Ja, und warum? Weil ich arbeite, weil ich empfinde, weil ich mich ständig beschäftige. Außerdem habe ich es mir zur Regel gemacht, nicht in die Zukunft zu schauen. Ich denke niemals an das Alter oder an den Tod. Was sein soll, dem entgeht man nicht. Und ich fühle mich so, als wäre ich schon vor langer, langer Zeit geboren. Ich schleife mein Leben hinter mir her, wie eine Schleppe. Oft habe ich nicht die geringste Lust zu leben. Man muss sich aufraffen. Ich weiß, ja. Man muss das alles von sich abschütteln. Ich habe mir meine Jugend erhalten, weil ich auf mich geachtet habe und mich niemals gehen ließ. Ich könnte heute noch ein junges Mädchen spielen. Gewiss, gewiss. Sehen Sie, meine Herrschaften, wen ich hier bringe. Nina Michailowna. Vater und Stiefmutter sind nach Tversch abgereist und sie ist 3 Tage frei. Ist das nicht herrlich? Ich bin glücklich. Jetzt gehöre ich ganz Ihnen. Sie sieht reizend aus, nicht wahr? Ja, schön angezogen. Gut anzusehen, das ist gescheit. Aber man darf sie nicht zu sehr loben, das bringt Unglück. Wo ist eigentlich Kostja? Ich habe ihn heute noch nicht zu Gesicht bekommen und gestern auch nicht. Er fühlt sich nicht wohl. Wenn er so weitermacht, wird er sich niemals wohlfühlen, Mascha. Könnten Sie nicht etwas aus seinem Stück sprechen, Nina Michailowna? Wollen Sie wirklich? Ist das so interessant? Wenn er selbst etwas vorträgt, dann glühen seine Augen und sein Gesicht wird ganz bleich. Er hat eine schöne und traurige Stimme. Gute Nacht zu wünschen. Piotr! Hä? Schläfst du? Nein, nicht im Mindesten. Du solltest deinen Plan aufgeben, Bruder. Welchen Plan? Eine Kur zu machen. Ich wäre froh, wenn ich eine Kur machen könnte. Aber der Doktor verbietet es mir. Mit 60 Jahren. Geben Sie das Rauchen und Trinken auf, damit ist Ihnen besser gedient. Ja, Sie haben gut reden. Sie haben Ihr Leben ausgekostet. Aber ich? 28 Jahre habe ich bei Gericht Dienst getan. Doch gelebt? Na, das habe ich nicht. Ich möchte aber durchaus gerne leben. Deshalb trinke ich zum Mittagessen Sherry und rauche Zigarren. Ach, machen Sie, was Sie wollen. Ich glaube, es ist Zeit zu frühstücken. Ich gehe schon voraus. Fragen Sie Ihren Vater, Mascha, wie es mit den Pferden steht. Wir wollen in die Stadt fahren. Ja. Jetzt geht sie wieder Wodka trinken. Die Ärmste hat kein Glück. Kein Wunder, wenn sie ab und zu ein bisschen trinkt. Ach, was kann wohl langweiliger sein als diese liebe ländliche Langeweile. Es ist heiß, alles ist still. Niemand tut etwas. Man philosophiert ein wenig. Es ist schön, mit euch zusammen zu sein, Freunde. Es ist angenehm, euch zuzuhören. Aber im Gasthauszimmer zu sitzen und eine Rolle zu lernen, oh, wie viel schöner ist das. Oh ja, ich kann Sie verstehen. Sie werden Ärger mit den Pferden haben. In dieser Hinsicht ist mit dem Verwalter nicht zu spaßen, jetzt in der Erntezeit. Mit welchem Recht, wenn ich fragen darf? Schließlich ist er verantwortlich. Fragen Sie ihn nur, da kommt er. Meine Tochter sagt, Sie gedenken heute in die Stadt zu fahren. Ist das wahr? Ja, wir haben die Absicht. Großartig. Aber womit wollen Sie fahren, Verehrteste? Heute fahren wir den Roggen ein. Alle Arbeiter sind beschäftigt. Und was für Pferde wollen Sie nehmen, wenn ich fragen darf? Was für Pferde? Woher soll ich denn das wissen? Wir haben doch die Kutschpferde. Irina Nikolajewna, ich vergöttere Ihre Begabung. Ich bin bereit, für Sie 10 Jahre meines Lebens hinzugeben. Aber Pferde kann ich Ihnen nicht geben. Aber wenn ich doch fahren muss... Verehrteste, Sie wissen nicht, was das heißt, eine Gutswirtschaft. Die alte Geschichte. Unter diesen Umständen reise ich noch heute nach Moskau ab. Lassen Sie mir Pferde im Dorf mieten oder ich gehe zu Fuß zur Bahnstation. Wenn es so ist, dann kündige ich meine Stellung. Suchen Sie sich einen anderen Verwalter. Jeden Sommer ist es dasselbe. Jeden Sommer muss ich mich hier beleidigen lassen. Ich werde nie wieder hierher kommen. Nie wieder. Also jetzt habe ich aber genug. Eine Unverschämtheit ist das, weiß der Teufel. Man soll mir sofort alle Pferde hier vorführen. Wie kann er es wagen, ihr das anzutun? Einer so berühmten Künstlerin. Ist denn nicht jeder ihrer Wünsche, selbst eine Laune, wichtiger als die ganze Landwirtschaft? Es ist unglaublich. Kommen Sie, Doktor, kommen Sie mit zu meiner Schwester. Wir müssen sie umstimmen. Sie darf nicht abreisen. Ein unerträglicher Mensch ist das, ein Despot. Oh, wie entsetzlich ist das alles. Ja, ja, ich muss mit Chamarajew sprechen. Er wird schon nicht fortgehen. Er kann doch nicht nur jetzt... Nur keine Aufregung, Pjotr Nikolajewitsch. Ich begleite Sie. Kommen Sie. Wie sonderbar das ist. Ich dachte immer, dass berühmte Leute stolz und unzugänglich seien, dass sie die Menge verachten. Dabei benehmen sie sich wie alle anderen und gehen ihren alltäglichen Vergnügungen nach. Irina Nikolajewna weint, weil der Verwalter ihr keine Pferde gibt. Und Trigorin, der berühmte Schriftsteller, der Liebling des Publikums, über den alle Zeitungen schreiben. Er sitzt den ganzen Tag am See und freut sich, wenn er 2 Gründlinge gefangen hat. Sind Sie allein? Ja. Ich habe etwas für Sie. Was soll das bedeuten? Ich habe eine Möwe getötet. Hier ist sie. Ich lege sie zu Ihren Füßen. Was ist Ihnen, Konstantin? Bald werde ich mich selber töten. Auf die gleiche Weise. Ich erkenne Sie nicht wieder. Gewiss. Aber auch Sie haben sich verändert. Ihr Blick ist kalt. Meine Gegenwart ist Ihnen lästig. Sie sind so reizbar in letzter Zeit. Und Ihre Art zu sprechen. Ihre Ausdrucksweise. So dunkel. So unverständlich, als sprechen Sie in Symbolen. Auch diese Möwe ist offenbar ein Symbol. Doch Sie müssen mir verzeihen, ich verstehe es nicht. Ich bin viel zu einfach, um Sie zu verstehen. Es begann an dem Abend, als mein Stück durchfiel. Frauen können Misserfolge nicht verzeihen. Ich habe alles verbrannt, alles, bis zum letzten Fetzen. Wenn Sie nur wüssten, wie unglücklich ich bin. Diese Kälte, diese Fremdheit. Sie sagten eben, Sie seien viel zu einfach, um mich zu verstehen. Was ist da überhaupt zu verstehen? Das Stück hat nicht gefallen. Sie verachten meine Ekstase. Sie halten mich bereits für einen ganz gewöhnlichen Menschen, für einen Durchschnittsmenschen, wie es Tausende gibt. Wie gut ich das verstehen kann. Wie gut ich das verstehe. Mir ist, als stecke ein Nagel in meinem Hirn. Da kommt das wirkliche Talent, sehen Sie? Wie Hamlet kommt er daher, mit einem Buch in der Hand. Worte, Worte, Worte. Ich werde Sie nicht stören. Trinkt Wodka, geht immer schwarz gekleidet. Guten Tag, Boris Alexejewitsch. Ah, guten Tag. Sie entschuldigen, ein paar kleine Notizen. Der Lehrer liebt Sie. Verzeihen Sie, Nina Michailowna, eine Eigenart unseres Berufs. Ich werde mich in Kürze von Ihnen verabschieden müssen. Wider Erwarten hat es sich ergeben, dass wir wohl noch heute abreisen. Wir werden einander schwerlich je wiedersehen. Schade. Ich begegne jungen Mädchen nur sehr selten, jungen und hübschen. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, wie man mit 18 oder 19 Jahren empfindet. Darum gelingt es mir auch nicht, junge Mädchen richtig zu schildern. Ich möchte mich eine Stunde lang in Sie versetzen können, Nina Michailowna, um zu erfahren, was Sie denken und überhaupt, was für ein Mensch Sie sind. Und ich gebe etwas drum, einmal an Ihrer Stelle zu stehen. Warum? Weil ich wissen möchte, was man empfindet, wenn man so berühmt ist wie Sie und wenn man solche Talente besitzt. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Vielleicht lässt sich so etwas überhaupt nicht empfinden. Oder Sie überschätzen meine Berühmtheit. Und wenn Sie lesen, was über Sie in den Zeitungen steht? Auch wenn ich gelobt werde, dann bin ich zufrieden. Tadelt man mich, bin ich 2 Tage lang nicht zu genießen. Wenn Sie wüssten, wie ich Sie beneide, um Ihr großes, schönes, bedeutendes Leben. Ein Leben unter Tausenden, die ewig unbemerkt bleiben. Sie sind glücklich. Ich? Glauben Sie wirklich? Gut. Wenngleich ich wenig Zeit habe, die Arbeit wartet, lassen Sie uns ein wenig plaudern über mein schönes, großes, bedeutendes Leben. Womit beginnen wir? Es gibt Zwangsvorstellungen. So zum Beispiel, wenn ein Mensch Tag und Nacht immerzu an den Mond denkt. Und auch ich besitze einen solchen Mond. Tags und nachts beherrscht mich ein unabweisbarer Gedanke. Schreiben. Ich muss schreiben, ich muss. Kaum habe ich eine Erzählung beendet, folgt die nächste, dann die dritte, dann die vierte. Ich kann nicht anders, es treibt mich weiter. Ich frage Sie, was ist daran Schönes und Bedeutendes? Ah, was für ein sinnloses Leben. Ich stehe hier. Ich unterhalte mich mit Ihnen. Und dabei werde ich den Gedanken nicht los, dass meiner eine unvollendete Erzählung hat. Ich sehe eine Wolke, die Ähnlichkeit mit einem Klavier hat. Und schon überlege ich, wie ich dieses Bild in einer Erzählung verwenden könnte. Ich spreche mit Ihnen und achte auf jedes Wort, um es so schnell wie möglich in meine literarische Vorratskammer zu sperren. Es könnte ja einmal von Nutzen sein. Ist deine Arbeit beendet, dann laufe ich ins Theater oder gehe angeln. Ich möchte ausruhen, mich selbst vergessen. Aber schon kreist etwas in meinem Kopf, ein neues Sujet. Es reißt mich gewaltsam zum Schreibtisch und ich beeile mich aufs Neue zu schreiben und zu schreiben und zu schreiben. Niemals finde ich Ruhe vor mir selber. Ich fühle, dass ich mein eigenes Leben verzehre, dass ich für den Honig, den ich sammle, den Blütenstaub von meinen schönsten Blumen wische. Ja, dass ich diese Blumen breche und ihre Wurzeln zertrete. Und das Ergebnis? Das Ergebnis all dieser Mühe? Sehr nett. Sehr begabt, heißt es dann. Nett, aber welch ein Abstand zu Tolstoi. Oder ein schönes Werk, aber Väter und Söhne von Turgenev ist besser. Tja, und wenn ich tot bin, werden meine Bekannten an meinem Grabe vorbeigehen und sagen, hier liegt Trigorin. Er war ein guter Schriftsteller. Aber nicht so gut wie Turgenev. Verzeihen Sie, es ist mir unmöglich, Sie zu verstehen. Sie sind einfach durch den Erfolg verwöhnt. Was denn für ein Erfolg? Ich habe mir selber niemals gefallen. Ich mag mich nicht als Schriftsteller. Ich liebe dieses Wasser, die Bäume, den Himmel. Ich empfinde die Natur, ja, gewiss. Aber ich bin doch nicht nur Landschaftsmaler. Ich bin auch Bürger meines Landes. Ich liebe das Volk. Ich fühle, dass ich verpflichtet bin, vom Volke zu sprechen, von seinen Leiden, von seiner Zukunft und über die Wissenschaft, die Menschenrechte und so weiter und so weiter. Aber man hetzt mich von allen Seiten, man zürnt mir. Ich renne von einem auch zum anderen und ich sehe, dass Leben und Wissenschaft immer weiter vorangehen. Immer weiter voran. Aber ich bleibe zurück. Immer weiter. Bis ich schließlich fühle, dass ich nur Landschaften zu schildern verstehe und in allem anderen nichts taube. Sie sind überarbeitet. Ah. Sie gehen an ihrer Arbeit auf und haben keine Zeit, über sich selbst nachzudenken. Hm. Ihre Bedeutung zu erkennen. Mag sein, dass Sie mit sich unzufrieden sind. Die anderen jedoch wissen nichts davon. Sie sehen den Glanz, den Ruhm. Hätte ich das Glück, Ihnen zu gleichen, Boris Alexejewitsch, so würde ich alles hinnehmen, Anfeindungen, Not und Enttäuschung. Ich würde in einem armseligen Zimmer unterm Dach hausen und nichts als Roggenbrot essen. Ich wäre verzweifelt, weil ich meine Unvollkommenheit fühlte und niemals mit mir zufrieden wäre. Aber für all dies, Boris Alexejewitsch, für all dieses Leiden und Entbehrungen, würde ich den Ruhm fordern. Den wirklichen, großen Ruhm. Oh, mir schwindelt. Boris Alexejewitsch! Man ruft nach mir. Wahrscheinlich sollen wir packen. Am liebsten würde ich noch lange hier bleiben. Wie schön es hier ist. Sehen Sie, dort drüben am anderen Ufer, das Haus mit dem Garten. Ja. Das ist das Gut meiner verstorbenen Mutter. Dort bin ich geboren. Ich habe mein ganzes Leben an diesem See verbracht. Und kenne auch das kleinste Inselchen. Schön haben Sie es hier. Was ist das? Eine Möwe, Konstantin Gravilowitsch, hat sie geschossen. Ein schöner Vogel. Ich habe wahrhaftig nicht die geringste Lust abzureisen. Könnten Sie nicht versuchen, Irina Nikolajewna umzustimmen? Was schreiben Sie denn? Nichts weiter, ein paar Notizen, ein Sujet. Ein Sujet für eine kleine Erzählung. Am Ufer eines Sees lebt seit ihrer Kindheit ein junges Mädchen. Ein junges Mädchen wie Sie. Es liebt den See wie eine Möwe und ist glücklich und frei wie eine Möwe. Zufällig aber kam ein Mensch daher und weil er nichts Besseres zu tun hatte, zerstörte er ihr Leben. Ganz so, wie es der Möwe erging. Boris Alexejewitsch, wo sind Sie? Ja, sofort. Was gibt's? Wir bleiben. Ah, eine gute Nachricht. Kommen Sie. Ein Traum. Es ist alles unbegreiflich. Wie ein Traum. Boris Alexejewitsch? Ja. Hören Sie mir zu? Gewiss, Mascha. Ich erzähle Ihnen das alles, weil Sie ein Schriftsteller sind. Sie können davon Gebrauch machen. Ich sage Ihnen in vollem Ernst, wenn Konstantin sich gefährlich verletzt hätte, nicht eine Minute hätte ich länger leben wollen. Ich war niemals feige. Mein Entschluss steht fest. Ich werde heiraten. Semjon Semjonowitsch. Den Lehrer? Ja. Ich begreife nicht. Weshalb? Hoffnungslos lieben. Ganze Jahre lang immerzu auf etwas warten. Das muss ein Ende haben. Ich liebe Semjon Semjonowitsch nicht. Aber wenn ich heirate, werden neue Sorgen kommen. Das wird mir helfen, die alten zu vergessen. Er hat nicht viel Verstand, aber er ist ein guter Mensch. Und er liebt mich sehr. Er tut mir leid. Auch seine alte Mutter tut mir leid. Wollen wir noch einen Cognac trinken? Na, Kindchen, Kindchen, wird's nicht zu viel? Sehen Sie mich nicht so an. Es gibt mehr Frauen, die trinken, als sie glauben. Die meisten allerdings tun es heimlich, nicht offen wie ich. Ich wünsche Ihnen das Beste. Ich habe Sie sehr gern. Schade, dass wir uns trennen müssen. Bitten Sie doch Irina Nikolajewna. Es hat keinen Sinn mehr. Sie ist fest entschlossen, abzureisen. Und schuld daran ist ihr Sohn. Sie erträgt seine Rücksichtslosigkeit nicht länger. Was ist nur in ihn gefahren? Zuerst versucht er, sich das Leben zu nehmen. Und jetzt heißt es, will er mich zum Duell herausfordern. Er ärgert sich, er tobt, er predigt neue Formen. Und schön und gut. Aber müssen wir uns gegenseitig umbringen, um Neues zu schaffen? Es ist Platz genug dafür alle. Die Eifersucht, Boris Alexejewitsch. Ach, was geht's mich an? Es wird Zeit, dass ich gehe. Alles Gute für Sie. Ich bin Ihnen für Ihre Freundlichkeit sehr dankbar. Und vergessen Sie nicht, mir Ihre Bücher zu schicken. Aber unbedingt mit Autogramm. Nur schreiben Sie bitte nicht der sehr geehrten, sondern einfach für Maja, die nirgendwo hingehört und nicht weiß, wozu sie auf dieser Welt lebt. Ich danke Ihnen. Leben Sie wohl. Leben Sie wohl. Für Mascha, die nirgendwo hingehört. Armes Geschöpf. Boris Alexejewitsch, wir trennen uns und werden uns wohl nie mehr wiedersehen. Ich bitte Sie, zur Erinnerung an mich dieses kleine Medaillon anzunehmen. Ich ließ darauf Ihre Initialen eingravieren. Und auf der anderen Seite Titel Ihres Buches, Tage und Nächte. Ein wunderschönes Geschenk. Wie soll ich Ihnen danken, Nina Michailowna? Denken Sie an mich zuweilen. Ich werde an Sie denken, wie Sie an jenem Tag waren. Wissen Sie noch, vor einer Woche, als Sie das helle Kleid trugen, wir plauderten und dort auf der Bank lag die weiße Möwe. Ja, die Möwe. Jemand kommt. Wir können nicht weitersprechen. Schenken Sie mir vor der Abreise noch 2 Minuten. Ich flehe Sie an. Bleib doch lieber zu Hause, Brüderchen. Warum fährst du mit deinem Rheumatismus noch aus, Leute besuchen? Oh, haben wir Sie gestört, Boris Alexejewitsch? Nein, nein, nein, nein. Ich glaube, es ist alles gepackt. Ach, ich bin müde. Tage und Nächte, Seite 121, Zeile 11 und 12. 11 und 12? Was bedeutet das? Sind meine Bücher in diesem Haus? Irina Nikolajewna? Im Arbeitszimmer meines Bruders, im Eckschrank. Seite 121. Wirklich, Piotr, du solltest zu Hause bleiben. Wenn ihr fort seid, wird es hier langweilig und öde sein. Und in der Stadt? Nichts Besonderes, aber immerhin. Die Grundsteinlegung des Gerichtshauses und so weiter. Für ein paar Stunden möchte ich von diesem Maulwurfsdasein auferstehen. Sonst verschimmelt man wie eine alte Zigarrenspitze. Ich habe die Pferde für 1 Uhr befohlen. Wir werden also zur selben Zeit abfahren. Piotr, wirst du auf Kostja achten? Gewiss. Wenn ich jetzt abreise, werde ich niemals erfahren, warum er sich erschießen wollte. Der Hauptgrund war Eifersucht, scheint mir. Je schneller ich Trigorin fortschaffe, desto besser. Es gab auch andere Gründe. Ich glaube, ich verstehe ihn sehr gut. Ein junger Mann, begabt, gescheit, lebt in der Einöde auf dem Land, ohne Geld, ohne Position, ohne Zukunft. Er schämt sich seines Müßiggangs und fürchtet sich davor. Er kommt sich unnütz vor, überflüssig. Es ist klar, dass sein Selbstgefühl darunter leidet. Ich habe nichts als Kummer mit ihm. Vielleicht sollte er in den Staatsdienst eintreten. Mir scheint, das Beste wäre, wenn du ihm ein wenig Geld geben würdest. Seit 3 Jahren trägt er denselben Rock und hat keinen Mantel. Es würde ihm auch nichts schaden, wenn er sich ab und zu ein bisschen amüsieren würde. Oder gelegentlich eine Reise ins Ausland. Das ist ja gar nicht so teuer. Ein Anzug? Das ginge noch. Aber gleich ins Ausland fahren? Nein, nein. Gerade jetzt bin ich auch nicht einmal imstande, einen Anzug zu kaufen. Ich habe kein Geld. Nein, wirklich nicht. Na, ärgere dich nicht. Glaub mir bitte. Ich bitte dich, Liebe. Ich weiß, du bist eine edle und großmütige Seele. Ich habe kein Geld. Wenn ich Geld hätte, würde ich ihm selber etwas geben. Aber ich besitze nichts, keinen Fünfer. Wenn ich nur an meine Toiletten denke, das verschlingt mein ganzes Geld. Ich bin doch Schauspielerin. Ja, ja, ich weiß ja. Du bist ein guter Mensch. Ich verehre dich. Jawohl. Piotr, was ist dir? Es dreht sich alles. Mir ist übel. Piotr, Piotr, mein Teurer, so helft mir doch. Ist da niemand? Ja. Was ist denn, Mama? Oh, Kostja, ihm ist nicht gut. Nichts, nichts. Es ist schon vorbei. Mach dir keine Sorge. Ein kleiner Schwindelanfall. In letzter Zeit hatte ich das öfter. Kostja weiß Bescheid. Ängstige dich nicht, Mama. Das ist nicht gefährlich. Du solltest dich hinlegen, Onkel. Ja, wie ein wenig. Vielleicht. Ja. Trotzdem, ich werde in die Stadt fahren. Aber Piotr. Ich werde mich hinlegen und dann fahren. Das ist eine klare Sache. Warte, ich bring dich auf dein Zimmer. Nein, nein, also nur keine Zeremonie, wenn ich bitten darf. Bleib du bei deiner Mutter. Das Landleben bekommt ihm nicht. Er sehnt sich nach der Stadt. Wenn ihm jemand Geld borgte, 1,5 bis 2,000, davon könnte er ein ganzes Jahr in der Stadt leben. Möchtest du ihn nicht? Ich habe kein Geld. Ich bin Schauspielerin und kein Bankier. Mama, würdest du mir einen neuen Verband machen? Du kannst das so gut. Komm, setz dich. Der Verband sieht aus wie ein Turban. Gestern fragte mich ein Reisender in der Küche, welcher Nationalität du seist. Es ist schon fast ganz verheilt. Ja. Kostja, versprichst du mir, das nie wieder zu tun? Ja, Mama. Es war eine Minute wahnsinniger Verzweiflung. Ich hatte die Herrschaft über mich verloren. Es wird sich nicht wiederholen, ich verspreche es dir. Du hast Hände wie Gold, Mama. Ich erinnere mich. Es ist lange her, ich war noch klein damals. Da gab es auf unserem Hof eine Schlägerei. Eine Wäscherin, die im Hause lebte, wurde dabei verprügelt. Weißt du noch? Sie wurde bewusstlos aufgefunden. Und du gingst dann immer zu ihr, brachtest ihr Arznei und wuschst ihre Kinder im Druck. Erinnerst du dich nicht mehr? Nein. In den letzten Tagen, Mama, habe ich dich genauso geliebt wie damals, als ich ein Kind war. So zärtlich und hemmungslos. Außer dir ist mir jetzt niemand mehr geblieben. Warum aber? Warum verkehrst du mit diesem Menschen? Warum lässt du dich so von ihm beeinflussen? Konstantin, du musst versuchen, mich zu verstehen. Er ist der beste, der edelste Mensch. So. Aber als er hörte, dass ich ihn fordern will, hinderte ihn sein Edelmut nicht, sich wie ein Feigling zu benehmen. Er reist ab, er ergreift die Flucht. Unsinn, ich habe ihn doch selbst gebeten, abzureisen. Wo mag er jetzt stecken, der edelste Mensch? Wir geraten seinetwegen fast in Streit und er sitzt irgendwo im Salon oder im Garten und macht sich über uns lustig. Anscheinend macht es dir Vergnügen, mich zu quälen. Du weißt, dass ich diesen Mann verehre. Aber ich verehre ihn nicht. Ich kann mich nicht überwinden, ihn für ein Genie zu halten. Ich verstehe nicht zu lügen. Seine Schriften ekeln mich an. Du bist neidisch, nichts weiter. Wer unbegabt ist und seine Fähigkeiten überschätzt, dem bleibt nichts übrig, als die wahren Talente zu verleumden. Wahre Talente? Ich habe mehr Talent als ihr alle. Aber was interessiert das euch? Ihr habt die Herrschaft an euch gerissen, habt sie euch erschlichen, ergaunert. Ihr habt euch selbst auf den Sockel gestellt und glaubt nun, alle müssten euch anbeten. Was ihr macht, was euren Vorstellungen entspricht, das allein ist gültig, das ist Kunst. Alles andere unterdrückt und erstickt ihr. Aber ich denke nicht daran, euch anzuerkennen, weder dich noch ihn. Du Dekadent! Geh doch, reise ab, Spieltheater, irgendeine Rolle in einem dieser erbärmlichen Stücke. Nie habe ich in solchen Stücken gespielt. Lass mich in Ruhe! Du bist ja nicht einmal in der Lage, eine einzige brauchbare Szene zu schreiben. Aber auf andere Leute Kosten leben. Geizkragen! Vagabund, du Nichtskönner! So weine nicht! Hör auf zu weinen! Mein Kind, mein liebes Kind, verzeih mir, bitte. Bitte vergib deiner sündigen Mutter. Ich habe alles verloren. Sie liebt mich nicht. Ich kann nicht mehr schreiben. Es ist alles zu Ende. Verzweifle nicht, Kostja. Es wird sich alles einrenken. Er wird abreisen und sie wird dich wieder lieben. Hör jetzt auf zu weinen. Wir vertragen uns wieder, ja? Ja, Mama. Und versöhne dich auch mit ihm. Ihr werdet euch nicht duellieren, nicht wahr, Kostja? Gut. Nur das eine, Mama. Ich will ihm nicht begegnen. Es geht über meine Kraft. Da. Ich gehe. Auf später. Seite 121, Zeile 11 und 12. Da ist es. Wenn du irgendeinmal mein Leben benötigen solltest, so komm und nimm es. Bald wird der Wagen vorfahren. Wenn du irgendeinmal mein Leben benötigen solltest... Ich hoffe, du hast alles gepackt. Ja, ja. Mein Leben benötigen solltest, so komm und nimm es. Lass uns noch einen Tag bleiben, Irina. Mein Lieber, ich weiß, was dich hier zurückhält. Du solltest dich zusammennehmen. Eine leidenschaftliche Aufwallung, ein Rausch. Wie rasch vergeht das? Gebrauche deinen Kopf, Boris. Desto schneller ist es überwunden. Also gebrauche auch du deinen Kopf. Sei gescheit, sei vernünftig. Ich flehe dich an. Und betrachte dies alles als ein wirklicher Freund. Du bist doch fähig, Opfer zu bringen. Erweise dich als mein Freund. Lass mich frei. Ach, hat es dich so gepackt? Ich kann nicht widerstehen. Vielleicht ist es gerade das, was mir not tut. Die Liebe eines Provinzmädchens? Oh, wie schlecht du dich selber kennst. Ich spreche mit dir und mir ist, als schliefe ich und sähe sie im Traum. Quäl mich nicht, Boris. Ich habe Angst. Die Liebe eines jungen Menschen, rein, schön, fantasievoll. Ich habe niemals erfahren, was das bedeutet. Na, was für einen Sinn hätte es, davor zu fliehen? Du bist verrückt geworden. Und wenn es so wäre? Ihr habt euch alle gegen mich verschworen. Ach, sie begreift nicht. Sie will mich nicht begreifen. Boris, du darfst mich nicht verlassen. Ich flehe dich an. Geh nicht fort. Still, man könnte kommen. Lass sie kommen. Ich schäme mich meiner Liebe nicht. Liebster, ich werde es nicht zulassen, dass du dich dieser unsinnigen Leidenschaft hingibst. Niemand kennt dich besser als ich. Niemand versteht dich besser. Glaub mir, du bist so begabt, so gescheit. Du bist der Beste unter allen lebenden Schriftstellern. Die einzige Hoffnung Russlands. So viel Aufrichtigkeit ist in dir. So viel Einfachheit und Frische. Denkst du vielleicht, dass ich dir schmeichle? Sieh mich doch an, Boris. Sieh mir in die Augen. Sehe ich wie eine Lügnerin aus? Du wirst mich nicht verlassen, nicht wahr? Du wirst mit mir fahren. Ich besitze keinen eigenen Willen. Ich habe niemals einen eigenen Willen besessen. Ich bin welk, schlapp, ewig gehorsam. Kann das wirklich einer Frau gefallen? Nimm mich denn, führ mich fort. Aber lass mich nicht einen Schritt von deiner Seite. Jetzt ist er mein. Im Übrigen, wenn du magst, kannst du bleiben. Ich werde abreisen. Und du kannst dann vielleicht in einer Woche nachkommen. Nein. Dann fahren wir schon gemeinsam. Wie du willst. Ich habe die Ehre, mit Betrübnis zu melden, dass der Wagen vorgefahren ist, Verehrteste. Es wird Zeit. Der Zug kommt um 2.05 Uhr. Schon? Und ich habe mich doch noch von niemandem verabschiedet. Wo ist Konstantin? Sagen Sie ihm, dass der Wagen bereitsteht. Wir müssen Abschied nehmen. Warten Sie auf mich, Boris Alexejewitsch. Jakob, wo ist Jakob? Er muss die Koffer holen. Jakob! Also, wir fahren. Wieder Eisenbahnwagenstation, Buffets, Carbonade, Gespräche. Heute Morgen hörte ich einen schönen Ausdruck. Jungfrauenwald. Wo ist mein Notizbuch? Ich musste Sie noch einmal sehen, Boris Alexejewitsch. Ich habe mich endgültig entschlossen. Das Los ist gefallen, ich gehe zum Theater. Morgen bereits werde ich nicht mehr hier sein. Ich gehe von meinem Vater fort. Ich verlasse alles. Ich beginne ein neues Leben. Ich reise wie Sie. Nach Moskau. Wir werden uns dort sehen. Steigen Sie im slawischen Bazar ab. Lassen Sie es mich gleich wissen. Molchalowka. Aus Kocholski. Ich bin in Eile. Noch eine Minute. Sie sind so schön. Welch ein Glück zu denken, dass wir uns bald wiedersehen werden. Ich werde diese wunderschönen Augen bald wiedersehen. Dieses unbeschreibliche Lächeln. Kein Traum mehr. Leben Sie wohl, Boris Alexejewitsch. Leben Sie wohl. Nina. Konstantin Gavrilowitsch. Niemand da. Semyon Semyonowitsch, Hast du Konstantin nicht gesehen? Nein. Der Alte fragt ununterbrochen, wo ist Kostja, wo steckt er denn? Er kann ohne ihn nicht existieren. Er fürchtet das Alleinsein, wenn man den ganzen Tag im Rollstuhl zubringt. Ein entsetzliches Wetter. Schon den zweiten Tag. Diese Finsternis draußen im Garten. Man sollte das Theater endlich abreißen lassen. Es ist so kahl und hässlich, wie ein Skelett. Als ich gestern Abend vorbeiging, war mir, als hörte ich jemand darin weinen. Ach, Unsinn. Mascha, wollen wir nach Hause fahren? Ich bleibe über Nacht hier. Bitte lass uns fahren, Mascha. Unser Kind wird Hunger haben. Matryona gibt ihm zu essen. Es ist schon die dritte Nacht. Seine Mutter wird ihm fehlen. Hör auf, du langweilst mich immer nur. Das Kind, etwas anderes hört man nicht von dir. Früher konnte man sich wenigstens noch mit dir unterhalten. Lass uns fahren, Mascha. Fahr allein. Dein Vater wird mir kein Pferd geben. Wenn du ihn bittest. Ja, vielleicht sollte ich ihn wirklich darum bitten. Du kommst also morgen? Ja, ja. Morgen. Gut, ich werde deinen Vater fragen. Kostja spielt. Wie traurig die Melodie klingt. Arme Kostja. Er ist allein. Und ich? Ach, Unsinn. Nichts als Dummheiten. Man darf sich nicht gehen lassen. Nicht immerzu auf etwas warten. Was hat das für einen Sinn? So etwas gibt es nur in Romanen. Guten Tag, Mascha. Guten Tag. Ich war gerade bei Pjotr Nikolajewitsch. Es geht ihm nicht besonders gut, aber er ist immer noch der Alte. Wie sich ja alles verändert hat. Ist dies das Arbeitszimmer von Konstantin Gavrilowitsch? Ja, wir haben den Salon für ihn hergerichtet. Er hat es hier bequemer. Die Tür führt direkt in den Garten. Er hat es schwer gehabt, der arme Junge. Aber ich wusste, dass er es schaffen würde. Ich habe einiges von ihm gelesen, in Zeitschriften. Kommen Sie, Pjotr Nikolajewitsch. Wir haben Ihr Bett hier aufgeschlagen. Wollen Sie am Fenster sitzen? Ja. Vielen Dank. Du bist nicht gefahren, Semjon Semjonowitsch. Man gibt mir doch keine Pferde. Wenn ich dich nur nie gesehen hätte. Wo ist denn meine Schwester? Sie ist zur Station gefahren, um Trigorin abzuholen. Sie wird gleich zurück sein. Da ihr es für nötig befunden habt, meine Schwester kommen zu lassen, muss ich wohl ernstlich krank sein. Ich möchte nur wissen, warum er mir keine Arzneien gibt. Was wünschen Sie? Baldrian-Tropfen, Soda, Chemie? Schon gut, schon gut. Wir wollen nicht wieder von vorn anfangen. Es ist eine Strafe. Wo ist Kostja? Ich habe eine Idee für eine Erzählung. Der Titel müsste lauten L'homme qui a voulu. Der Mann, der wollte. In meiner Jugend wollte ich Schriftsteller werden und bin es nicht geworden. Ich bemühte mich um eine gepflegte Sprache und spreche abscheulich. Ich wollte heiraten und habe nicht geheiratet. Und ich wollte seit je in der Stadt leben und nun beschließe ich mein Leben auf dem Lande. Sie wollten Staatsrat werden und sind es geworden. Darauf fahre ich nicht aus. Das ist von ganz allein gekommen. Mit 62 Jahren sollte man endlich aufhören, sich zu bemitleiden. Was für ein Starrsinn. So begreifen Sie doch. Ich will leben. Schön und gut, aber nach den Gesetzen der Natur muss jedes Leben einmal ein Ende haben. Sie haben gut reden. Die Menschen sind verschieden. Die einen sind satt und die anderen sind hungrig. Sie gehören zu den Satten, Doktor. Ihnen fällt es leicht, die Dinge zu nehmen, wie sie kommen. Aber ich bewundere Ihre Gleichmut nicht. Auch für Sie wird es schrecklich sein, sterben zu müssen. Man muss die Angst vor dem Tod überwinden. Nur die fürchten den Tod, die an ein ewiges Leben glauben und eine Strafe für ihre Sünden erwarten. Sie glauben nicht an Gott, Pjotr Nikolajewitsch. Weshalb also sollten Sie sich fürchten? Und außerdem, was haben Sie schon für Sünden? Sie haben 25 Jahre bei Gericht Dienst getan, das ist alles. 28. Ah, Konstantin Gavrilowitsch. Wir stören Sie doch nicht bei der Arbeit? Durchaus nicht. Man darf Ihnen gratulieren, mein Freund. Sie haben große Fortschritte gemacht. Ich denke oft an jenen Abend, als Ihr Stück hier aufgeführt wurde. Ihr erstes Stück und Nina Michailownas erste Rolle. Wo ist sie eigentlich jetzt? Wie geht es ihr? Ich hoffe, gut. Ich hörte gelegentlich von ihr. Es ist wohl nicht alles nach Wunsch gegangen. Doktor, das ist eine lange Geschichte. Erzählen Sie. Sie verließ ihren Vater und begann ein Verhältnis mit Trigorin. Ist Ihnen das bekannt? Ja. Sie bekam ein Kind. Das Kind starb. Und Trigorin ließ sie im Stich und kehrte zu seinen früheren Beziehungen zurück, die er übrigens niemals ganz aufgegeben hatte. Er war charakterlos genug, es sich hier wie dort bequem zu machen. Nach allem, was ich weiß, ist ihr persönliches Leben völlig verfehlt. Und die Bühne? Da scheint es noch schlimmer zu stehen. Sie debütierte unweit von Moskau in einem Sommertheater. Dann ging sie in die Provinz. In jener Zeit ließ ich sie nicht aus den Augen. Ich reiste ihr nach. Ich habe sie oft auf der Bühne gesehen. Sie war ehrgeizig und versuchte sich immer nur an großen Rollen. Es gab Augenblicke, in denen sie gut war, gewiss, aber eben nur Augenblicke. Es scheint aber doch, dass sie Talent hat. Unmöglich. Das ist schwer zu sagen. Ich hatte die Absicht, sie aufzusuchen, aber sie wollte mich nicht sehen. Ihre Bedienung verwehrte mir den Zutritt zu ihrem Hotelzimmer. Was soll ich Ihnen noch sagen? Als ich nach Hause zurückgekehrt war, begann sie mir zu schreiben. Gescheite Briefe, warmherzig und interessant. Sie klagte nie, aber ich fühlte, wie unglücklich sie war. Unter all ihren Briefen stand die Möwe. Sie unterschrieb niemals mit ihrem Namen, immer nur die Möwe. Ihre Fantasie spiegelte ihr vor, dass sie eine Möwe sei. Es klang alles ein wenig verworren. Vor ein paar Tagen ist sie übrigens zurückgekehrt. Hierher? Sie wohnt in der Stadt, in der Herberge. Ich wollte sie besuchen, aber sie empfängt niemand. Auch Mascha wurde nicht vorgelassen. Semjon Semjonowitsch sagt, er habe sie gestern gesehen, auf dem Feld, 2 Werst von hier. Ja, ich habe sie gesehen. Sie wollte wohl zur Stadt zurück. Ich fragte sie, warum sie uns nicht besuche. Sie sagte, sie würde kommen. Sie wird nicht kommen. Ihr Vater und ihre Stiefmutter wollen nichts mehr von ihr wissen. Sie haben überall Posten aufgestellt, um sie vom Gutsgebäude fernzuhalten. Wie leicht ist es doch, Doktor, auf dem Papier ein Philosoph zu sein. Und wie schwer ist es in Wirklichkeit? Das ist Mama. Ja, Sie kommen. Irina Nikolajewna und Boris Alexejewitsch sind soeben eingetroffen. Jetzt wird es wieder lebendig in diesem Haus. Sie sind noch hier, Semjon Semjonowitsch? Ja, weil Sie ihm kein Pferd geben, Papa. Unmöglich. Die Pferde sind eben von der Bahn zurückgekommen. Ich kann sie nicht aufs Neue hinausjagen. Aber es gibt doch noch andere. Es ist schwer, mit ihnen zu reden. Ich kann ja zu Fuß nach Hause gehen, Mascha, wirklich. Bei dem Wetter? Es sind nur 6 Werst. Leb wohl, Mascha. Ich würde niemand beunruhigen, aber das Kindchen. Leben Sie wohl. Wird schon hinkommen, ist ja schließlich kein General. Hier sind Sie. Kommen Sie, Boris Alexejewitsch. Guten Tag, Pjotr Nikolajewitsch. Ich hoffe, dass Sie in besserer Verfassung vorzufinden. Was glauben Sie? Der Doktor wird mich unter die Erde bringen, früher oder später. Es wird mir nicht gelingen. Pjotr Nikolajewitsch will sein Leben genießen. Mascha. Erkennen Sie mich noch? Sind Sie verheiratet? Schon lange. Mit Semjon Semjonowitsch, nicht wahr? Wie geht es Ihnen? Wir werden nicht mehr lange hier sein. Er soll in einen anderen Kreis versetzt werden. Dann wird alles leichter. Kostja. Ja, Mama? Ich habe Boris Alexejewitsch gesagt, dass er die Begegnung mit dir nicht zu scheuen braucht. Guten Tag, Konstantin Gavrilowitsch. Ihre Verehrer senden Ihnen einen Gruß. In Petersburg und Moskau interessiert man sich sehr für Sie. Man fragt mich immerzu nach Ihnen aus. Was für ein Mensch? Ist er wie alt? Ist er brünett oder blond? Aus irgendeinem Grunde glaubt man, dass Sie nicht mehr jung seien. Und niemand kennt Ihren wirklichen Namen, dass Sie unter einem Pseudonym schreiben. Sie sind geheimnisvoll, wie die eiserne Maske. Werden Sie länger bleiben? Nein, ich fahre morgen nach Moskau. Ich muss. Leider. Verschiedene Verpflichtungen. Wie wäre es mit einem Spielchen bis zum Abendessen? Sehr gerne. Was ist es denn? Wenn die langen Herbstabende beginnen, wird hier Lotto gespielt. Ein langweiliges Spiel. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, kann man sich immerhin die Zeit damit vertreiben. Also fangen wir an. Du auch, Kostja? Verzeih, mir ist jetzt nicht danach zumute. Wohin gehst du? Ich komme gleich wieder. Der Einsatz ein Zehner. Setzen Sie für mich, Doktor? Zu Befehl. Haben alle gesetzt? Ich beginne. 22. Jawohl. 3. Hat ihn? Haben Sie 3 gesetzt? Ja. 8. 21. 10. Wozu die Hast? Wie ich in Schachkow aufgenommen wurde, meine Herrschaften. Mir schwindelt, wenn ich daran denke. 34. Die Studenten bereiteten mir Ovationen. 3 Körbe, 2 Kränze und diese Brosche hier. Ja, das ist was wert. 50. Genau 50. Hört ihr, das ist Kostja. Er sieht nicht gut aus. Was fehlt ihm? In der Zeitung wird sehr auf ihn geschimpft. 77. Wer kümmert sich darum? Er hat kein Glück. Es gelingt ihm nicht, seinen eigenen Ton zu finden. Es ist etwas Sonderbares, Unbestimmtes in seiner Sprache. Manches wirkt fast wie ein Fiebertraum und keine einzige lebendige Figur. 11. Pjotr. Pjotr. Er schläft. Der Staatsrat schläft. 7. 90. Ich glaube an Konstantin Gavrilowitsch. Es steckt etwas in ihm. Schade nur, dass er sich keine bestimmten Aufgaben stellt. Er will nur Eindruck machen, weiter nichts. Und damit kommt man schließlich nicht weit. Irina Nikolajewna, freuen Sie sich, dass Ihr Sohn Schriftsteller geworden ist? Denken Sie nur, ich habe nichts von ihm gelesen. Ich hatte keine Zeit dazu. 26. Boris Alexejewitsch, bei uns ist etwas zurückgeblieben, das Ihnen gehört. Was denn? Konstantin Gavrilowitsch hat eine Möwe geschossen und Sie beauftragten mich, sie ausstopfen zu lassen. Ich erinnere mich nicht. Nein, ich erinnere mich nicht. 66. 1. 88. Ich habe gewonnen, Herrschaften. Bravo, bravo. Dieser Mensch hat doch immer und überall Glück. Und jetzt zum Abendessen, wenn ich bitten darf. Später können wir ja unser Spiel fortsetzen. Pjotr, Pjotr, Zeit zum Abendessen. Ja. Ich muss Ihnen noch erzählen, wie man mich in Charkow aufgenommen hat. Schon beim ersten Auftritt hat man mich mit Applaus überschüttet. Ich habe so viel über neue Formen gesprochen. Und nun spüre ich, wie ich nach und nach selber in die Routine abgleite. Der Anschlag auf dem Zaun lautete, das blasse Antlitz, umrahmt von dunklem Haar, lautete, umrahmt. Wie fade das ist. Gregorin hat seine bestimmte Manier, da ist es nicht so schwer zu schreiben. Mehr und mehr gelange ich zu der Überzeugung, dass es weder um alte noch um neue Formen geht, sondern darum, dass man schreibt, ohne an irgendwelche Formen zu denken. Dass man so schreibt, wie man fühlt. Was war das? Mich zu sehen. Jemand ist die Stufen hinuntergelaufen. Wer ist da? Nina! Nina. Sie sind es. Als ob ich es geahnt hätte. Ich war so unruhig den ganzen Tag. Weinen Sie nicht, ich bitte Sie. Ist hier jemand? Niemand. Schließen Sie die Tür. Seien Sie unbesorgt. Irina Nikolajewna ist hier. Fürchten Sie nichts, niemand wird kommen. Erlauben Sie mir, Sie anzuschauen. Habe ich mich sehr verändert? Ihr Gesicht ist schmaler geworden. Und die Augen größer. Nina, warum haben Sie mich nicht zu sich gelassen? Warum kommen Sie erst heute? Jeden Tag bin ich mehrere Male zu Ihnen gegangen. Ich habe wie ein Bettler unter Ihrem Fenster gestanden. Ich fürchtete, dass Sie mich hassen. Ich träume jede Nacht, dass Sie mich ansehen und mich nicht wiedererkennen. Ich bin nicht das erste Mal hier seit meiner Rückkehr. Aber niemand hat mich bemerkt. Ich stand hinter ihrem Haus. Ich sah sie allein, da fasste ich Mut. Schön ist es hier. Warm und gemütlich. Hören Sie den Wind? Bei Turgenev gibt es eine Stelle. Wohl dem, der in solchen Nächten unter dem Dach eines Hauses weinen kann, das einen warmen Winkel hat. Ich bin eine Möwe. Nein, nicht so. Wovon habe ich gesprochen? Herr von Turgenev. So stehe der Herr denn allen obdachlosen Wanderern bei. Nein, es tut nichts. Es wird mir leichter davon. Ich habe seit 2 Jahren nicht geweint. Sehen Sie, es ist schon vorbei. Ich habe viel an Sie gedacht, Konstantin. Sie sind jetzt Schriftsteller geworden. Und ich bin Schauspielerin. So sind wir beide in den Strudel geraten. Wie froh habe ich gelebt. Wie ein Kind. Ich liebte Sie. Ich träumte davon, berühmt zu werden. Und jetzt? Nina, ich verwünschte sie, ich hasste sie. Ich zerriss ihre Briefe und Fotografien, aber ich habe niemals aufgehört, sie zu lieben. Seit sie von ihr fortgingen, ist das Leben für mich unerträglich geworden. Ich fühle mich so alt, als hätte ich 90 Jahre gelebt. Ich sehne mich nach ihnen, wohin ich blicke. Überall sehe ich ihr Gesicht, ihr Lächeln. Warum spricht er so? Warum? Ich bin allein. Ich liebe nichts und niemanden. Ich kann nicht mehr schreiben. Nina, ich flehe Sie an. Erlauben Sie mir, mit Ihnen fortzureisen. Nein! Nein. Nina. Um Gottes Willen. Warum haben Sie das gesagt? Ich bin so müde. Ausruhen können. Einmal ausruhen. Ich bin eine Möwe. Nein. Nicht so. Ich bin eine Schauspielerin. Boris. Auch er ist hier. Gut, warum sollte er nicht? Er glaubte nicht an mich. Er verspottete mich. Er lachte über meine Träume. Und dazu all das andere. Die Eifersucht. Die Angst um das Kind. Nach und nach hörte auch ich auf, an mich zu glauben. Ich stand auf der Bühne. Ich wusste nicht, was ich mit meinen Händen anfangen sollte. Ich beherrschte meine Stimme nicht mehr. Sie wissen nicht, wie einem zumute ist, wenn man fühlt, dass man nicht mehr spielen kann. Aber jetzt ist alles anders. Ich bin eine wirkliche Schauspielerin. Ich lebe in meinen Rollen. Ich fühle mit jedem Tag, wie meine Kräfte wachsen. Ich weiß jetzt, Kostja, dass es bei allem, was man tut, nicht auf den Ruhm ankommt, sondern darauf, dass man fähig ist zu dulden. Lerne dein Kreuz tragen und glauben. Sie haben Ihren Weg gefunden, Nina. Sie wissen, wohin Sie gehen. Aber ich? Warum schreibe ich? Wozu? Still. Man kommt. Leben Sie wohl, Konstantin. Wenn ich einmal eine große Schauspielerin bin, sollen Sie kommen, um mich anzuschauen. Versprechen Sie mir das. Bleiben Sie. Nein, nein, nein. Leben Sie wohl, Kostja. Nina. Leben Sie wohl. Nina, gehen Sie noch nicht. Nina! Nina. Den Rotwein und das Bier für Boris Alexejewitsch hierher auf den Tisch. Sie können auch gleich den Tee servieren. Wir werden spielen und trinken. Nehmen Sie Platz, meine Herrschaften. Sehen Sie, Boris Alexejewitsch, da haben wir das Ding, von dem ich Ihnen vorhin sprach, die Möwe. Na, ich erinnere mich nicht. Nein, ich erinnere mich nicht. Was war das? Was war das? Ich weiß es nicht. Ich werde nachsehen. Ja, ja, gehen Sie. Wohin wollen Sie? Wir haben einen Schuss gehört. Kommen Sie, bemühen Sie sich nicht. Ja, aber... Kein Grund zur Aufregung, Irina Nikolajewna. Eine Flasche mit Äther ist geplatzt, aus meiner Hausapotheke. Oh, ich habe mich so erschrocken. Ich musste daran denken, wie damals. Und mir ist ganz schwarz vor Augen geworden. Kennen Sie diese Zeitschrift, Boris Alexejewitsch? Vor 2 Monaten war hier ein Aufsatz abgedruckt, ein Brief aus Amerika, und da wollte ich Sie unter anderem fragen, kommen Sie ans Fenster. Da ich mich sehr für die Frage interessiere, führen Sie Irina Nikolajewna fort, irgendwohin. Was ist? Konstantin Gavrilowitsch hat sich erschossen. Wir brachten ein Schauspiel von Anton Tschechow, Die Möwe. Funkbearbeitung Gerhard Nizoldi. Die Personen und ihre Darsteller waren Irina Nikolajewna, Schauspielerin, Friedel Schuster. Konstantin Gavrilowitsch, ihr Sohn, Herbert Stass. Piotr Nikolajewitsch, ihr Bruder, Arthur Schröder. Nina Michailowna, Heidemarie Theobald. Shamrajew, Gutsverwalter, Arthur Wiesner. Mascha, seine Tochter, Sigrid Schleier. Boris Alexejewitsch Tregorin, Schriftsteller, Hans Kaninenberg. Jewgeni Sergejewitsch, Arzt, Konrad Wagner. Semjon Semjonowitsch, Lehrer, Walter Blum. Jakov, Arbeiter, Fritz Daniger. Aufnahmeleitung Jörg Jannings, Schnitt Esther Zeiler, Ton Gerhard Neumann, Musik Friedrich Scholz, Regie Hans Korngiebel.